Bilder. Das folgende Feature wurde im Mai bei den New York Festivals in der Kategorie Dokumentationen mit einem International Radio Award in Silber ausgezeichnet. Mein Privatleben ist sehr gestempelt worden, in entscheidendem Maße von meinem Antinationalsozialismus. Grüß Gott, Frau Papi. Vielen Dank, dass wir schon wieder vorbeikommen dürfen in Ihrer schönen Wohnung. Ja, bitte. Kommen Sie da weiter. Dankeschön. Liebe ist alles. Es ist mir gelungen, 4 Jahre lang eine Jüdin bei mir verborgen zu halten. Vom Mut der Schauspielerin Dorothea Neff. Hallo, grüß Gott. Das ist der Historiker Andreas Brunner. Ein Feature von Ernestine Arnold. Mit dem Historiker Andreas Brunner und dem Journalisten Jürgen Pettinger. Sehr schön. Dann kriegen wir heute eine Wohnungsführung von Ihnen. Ja, selbstverständlich. Ja. Die pensionierte Ärztin Brigitte Papis lebt seit 40 Jahren in dieser Wohnung in der Annagasse im 1. Bezirk in Wien. Früher, während des Naziterrors, haben hier Dorothea Neff und ihre damalige Lebensgefährtin Lilli Wolf gelebt. Heimlich, als lesbisches Paar und weil Lilli Wolf Jüdin war. Naja, nachdem ich mich jahrelang mit Dorothea Neff, mit Dokumenten, mit Erzählungen über diese Zeit, als Lilli Wolf hier versteckt war, auseinandergesetzt habe, ja, ist es natürlich schon ein beeindruckender Moment, hier am Ort des Geschehens zu sein und diesen auch noch sozusagen in einem nachvollziehbaren Zustand vorzufinden, dass man aus den historischen Fakten ja dieses Leben auch rekonstruieren kann und auch die Emotionalität dieser Geschichte. Andreas Brunner ist Historiker bei Queen, Österreichs einzigem Zentrum für queere Geschichte. Bei seinem Besuch entdeckt er in der Wohnung in der Annagasse viele historische Details aus der Zeit, als Dorothea Neff und ihre Freundin Lilli Wolf hier eingezogen sind. Der Parkettboden, der Stuck an den Decken, selbst die Fenster scheinen noch original zu sein. Also das ist Vorzimmer mit Bad und Klo. Das könnte alles von damals sein, oder? Naja, die Grundausstattung, die Wohnungsausstattung ist sicherlich sozusagen alt, ja, also die Türen, das Ganze, ich weiß nicht, ob der Luster und solche Sachen, die sind natürlich sicher neu gekommen. Das war schon da. Ah, das war schon da? Das war schon, ein paar Sachen waren schon da. Wir sind also allerdings erst 40 Jahre hier. Also das hat sich ja natürlich schon abgespielt. Während des Zweiten Weltkriegs. Ja, Gut, die Neff hat ja bis Anfang der 50er Jahre, soweit ich weiß, hier gewohnt. Ja. Aber wie gesagt, die Grundsubstanz ist natürlich die alte. Ja, ja, also die Stuckatur zum Beispiel. Als Dorothea Neff und Lilli Wolf hier im Herbst 1939 einziehen, existiert Österreich schon seit über einem Jahr nicht mehr. Es ist nun die Ostmark. Von einer österreichischen Leichtigkeit, einer gewissen Nonchalance und Weinseligkeit, auf die sie eigentlich so gehofft hatten, ist in Wien nichts mehr zu spüren. Und mein erster Eindruck von Wien war, dass ich erschüttert war. Die roh heruntergerissenen Rollläden an einzelnen Geschäften mit dem aufgeklebten Plakat über die Rassenfrage. Erinnert sich Dorothea Neff Jahrzehnte später im ORF-Radio. 1980 blickt sie im Alter von 77 Jahren auf ihr Leben zurück. Es war für mich ein trauriger Anblick, diese Stadt. Und das hat mich impulsiv veranlasst, vor mich hin zu sagen, armes Wien. Da wurde ich angesprochen. Eine Dame sagte zu mir, wieso sagen Sie denn das? Der Führer ist doch Österreicher. Daraufhin habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und habe mir gedacht, jetzt halt's deine Goschen. Dorothea Neff und Lilli Wolf kommen aus dem sogenannten Altreich, also dem ursprünglichen Deutschland. Ihre Illusionen, dass es in Wien für Jüdinnen und Juden noch irgendwie möglich wäre, durchzukommen, zerschlagen sich schnell. Lilli Wolf versucht in den ersten Wochen noch unter dem Radar der Nazis zu bleiben. Ihr Haar blondiert sie. Mit ihren ohnehin blauen Augen muss sie äußerlich fast dem Ideal einer arischen Frau entsprochen haben. Ihre Dokumente aber weisen sie immer noch als Jüdin aus. Lilli Wolf erinnert sich später in ihren Memoiren, die heute im United States Holocaust Memorial Museum aufbewahrt werden. I kept from the police the knowledge of my presence in Vienna. It was the law that every person must register the address with the police. Ich habe meine Anwesenheit in Wien bei der Polizei verschwiegen. Es war gesetzlich vorgeschrieben, dass jede Person sich an einer Adresse registrieren muss. Als Jüdin wollte ich aber nicht, dass sie wussten, wo ich war, und meldete mich einfach nicht. Um für die Nachbarn nicht den Eindruck zu erwecken, ich sei eine ständige Bewohnerin, sondern nur ein gelegentlicher Gast von Dorothea, habe ich mich so weit wie möglich außer Sichtweite gehalten. Die Dinge schienen sehr gut zu laufen, obwohl es in Wirklichkeit der Beginn meines Lebens im Untergrund war. Warum Wien? Was haben die sich gedacht, dass sie 1939, Österreich hat es ja schon ein Jahr lang nicht mehr gegeben, dass die nach Wien gehen, jetzt auch als Jüdin? Naja, zuerst ist mal Dorothea Neff nach Wien gegangen, weil sie hier ein Engagement hatte. Das war ein ganz normaler Vorgang. Ja. Sie wurde hier am Deutschen Volkstheater engagiert. Punkt. Ja. Naja, und wo Dorothea Neff war, dort ist Lilli Wolf hingegangen. Ja. Ich kam ja aus einem schon sehr gefestigten nationalsozialistischen Deutschland. Und ich muss dazu setzen, dass ich das Engagement nach Wien und nach Österreich eigentlich mit der besonderen Freude angenommen habe, aus dieser noch dazu sehr deutschen nationalsozialistischen Atmosphäre wegzukommen in die Aufgelockertheit der österreichischen Atmosphäre. Dorothea Neff hat so viele Filme mit Hans Moser gesehen. Und Anni Rosar. Ja. Ja, sozusagen der österreichische Schlendrian, ja, und das Savoir-vivre, ja, das leichte Leben. Wiener und Wien war immer als vergnügungssüchtige Stadt verschrien. Ja. Ob das jetzt so zugetroffen ist und jetzt, was jetzt die, dass die Nazis hier noch nicht so gefestigt waren, naja, Wien war die Stadt, wo es in der Reichspogromnacht die meisten Übergriffe gegeben hat. Also wenn man ein bisschen politisch wach gewesen ist, ja, dann hätte man auch schon mitkriegen können, dass jetzt Wien sozusagen nicht der Garten Eden im Naziland ist, ja. Es war eine sehr problematische Zeit für alle. Am Morgen natürlich das Gefühl, nun frisch und adrett zur ersten Probe zu kommen, bin ich zum Volkstheater hinübergegangen, denn der Weg war ja wirklich nur ein ganz kurzer, und habe zum Portier gesagt, Grüß Gott, worauf dieser mir die Hand dem Hitlergruß entgegenstreckte und sagte, Heil Hitler! Mit einem solchen Vorwurf, dass ich sofort mir dachte, also doch, auch hier, bitte schön. Ich habe nicht mit Heil Hitler geantwortet, sondern bin tapfer in die erste Probe gegangen. Das Deutsche Volkstheater in Wien war bereits vollständig unter der Kontrolle der Nazis. Es wurde betrieben von der Organisation Kraft durch Freude, kurz KDF. Viele Stücke wurden 1939 gar nicht mehr aufgeführt, andere zensiert. Auch die Bühne war längst zu einem Propagandainstrument des NS-Regimes geworden. Innerhalb des Ensembles aber waren bei weitem nicht alle überzeugte Nazis. Im Gegenteil. Ich hatte als Partner O.W. Fischer. Mit ihm habe ich ohne viel Worte sofort auf allen Gebieten einen sehr herzlichen Kontakt gefunden. Damals, in dieser nicht ungefährlichen Nazi-Zeit, hat man ein starkes Gefühl gehabt, ohne über Politik sogar zu sprechen, wen man vor sich hatte. Ich hatte damals auch Kurt Jürgens als Kollegen. Mein Gott, ich erinnere mich noch. Er war so schön. Er hat fast ausgesehen wie eine Reklame für blonde Haare und für wundervolle Zähne. Zahnpasta und Friseurreklame, so schön war er. Diese zwei haben doch die große Weltkarriere gemacht im Film. Während sich Dorothea am Volkstheater schnell einen Namen macht, wird es für Lilli Wolf immer schwieriger. Wenn wir uns diese Zeit anschauen, die Jahre 38, 39, 40, da kommt fast jede Woche eine neue Verordnung, die den Lebensbereich von Juden und Jüdinnen einschränkt. Ja? Das Berühmte, dass sie nicht auf der Parkbank sitzen dürfen, dass sie nicht mehr ins Kino dürfen, dass sie nicht mehr ins Theater dürfen. Ja, aber das sind dann so kleine Dinge, wo man sich manchmal fragt, ja, sie dürfen keine Brieftauben halten, sie dürfen dieses und jenes. Natürlich die Lebensmittelrationen werden laufend gekürzt. Ja? Das sind für die Jahre über 600 Verordnungen. Ja? Das ist unglaublich, was da auf die eingeprasselt ist. Lilli Wolf meldet sich schließlich doch bei der Polizei, um nicht ohne Ausweis erwischt zu werden. Als Jüdin wird ihr eine Unterkunft im zweiten Bezirk zugewiesen. It became necessary for me to move into the house in the ghetto where I was registered. Ich war gezwungen, ins Ghetto zu ziehen, weil Juden nirgendwo anders mehr leben durften. Ein Verstoß hätte schwerwiegende Folgen gehabt. Das Quartier wurde oft kontrolliert. Fehlte eine Person, wurden alle anderen bestraft. Ich blieb also nachts immer dort und verschwand früh im Morgengrauen, um den Tag bei Dorothea zu verbringen. Aber sie musste jeden Abend, musste sich in die Ferdinandsgasse bis 9 Uhr, musste sie dort sein, um dort zu nächtigen. Ich hatte ständig den Drang, dort rauszukommen. Wir Juden wurden in viel zu kleinen Zimmern zusammengepfercht. Wo war die Würde des Menschen geblieben? Stattdessen nur Elend. Schreibt Lilli Wolf Jahrzehnte später über ihre Anfangszeit in Wien. Im Haus in der Annagasse gibt Lilli sich als Freundin aus Köln aus. Dass sie Jüdin ist, darf ihr weiterhin niemand wissen. Aber wenn wir da jetzt rausschauen, da sieht man jetzt, dass es hier schon auch brandgefährlich sein kann. Ja, der Hof ist natürlich eng, ja, und der Hof ist sozusagen auch der neuralgische Punkt dieser Wohnung, wenn man so sagen will, ja, weil von dem konnte man natürlich in die Wohnung reinsehen, von gegenüber, obwohl hier der Gang ist, der Gang, aber trotzdem, die Hausmeisterin ist am Gang rumgeschlichen und den Gang geputzt. Ja, und es war damals Frau Ottensteiner, Was Frau Ottensteiner betrifft, die Hausbesorgerin, sie war mit Dorotheas Erklärung zufrieden, dass ich in Köln ausgebombt worden sei und nur vorübergehend zu Besuch. Da ich das Haus sehr selten verließ, hat sie das vermutlich wirklich geglaubt. Ja, und jetzt haben wir sie gerade gesehen, jetzt ist sie runtergegangen. Ja, und es reicht sozusagen ein zufälliger Blick in diese Wohnung rein, wo hier eine Person steht, die nicht hergehört. Ja. Das hat schon genug Verdacht erregt. Ja. Und schon wäre es vorbei gewesen. Anzeige bei der NSDAP oder sonst wo? Das muss jetzt gar nicht so dramatisch gewesen sein. Ja. Da wird zuerst im Haus getratscht, die Hausmeisterin redet, das geht so beim anderen weiter, der wird aufmerksam und redet dann wieder mit jemandem von der Partei oder von der Polizei. Und so kommt sozusagen ein Netz an Verdächtigungen zusammen. Ja. Mhm. Und irgendwann dann ist es sozusagen reif, dass jetzt jemand tatsächlich von Behördenseite auch nachschauen geht. Ja? Ja. Und das kontrolliert, ob da jetzt eine Person wohnt, die eigentlich nicht hierher gehört. Ja? Jetzt muss ich aber endlich erzählen, wie alles angefangen hat. Geboren bin ich in München. Wie man mir später erzählt hat, war ich bei der Geburt so groß, dass ich in einen Maßkrug gegangen wäre. Und oppositionell, wie ich nun mal bin, habe ich angefangen zu wachsen und bin auf 1,75 Meter geklettert, was für eine Frau sehr groß ist. was mir auch später bei Partnern auf der Bühne manchmal Schwierigkeiten gemacht hat. Von Menschen, die Dorothea Neff später auf der Bühne erlebt haben, wird sie als Naturgewalt beschrieben, die fähig war, dem Publikum mit ihrem Spiel regelrecht den Atem zu rauben. Ihr schauspielerisches Talent hat sich schon sehr früh in ihrer Kindheit offenbart. Ich habe die Gedichte, die wir gelesen haben in der Schule, habe ich alle auswendig gelernt und habe sie vorgetragen. Wir haben auch einen Klassiker mit verteilten Rollen gelesen in der Schulstunde. Und ich habe mir immer die schwersten Rollen ausgesucht. Als Kind spielt Dorothea Neff zum Beispiel den Melchtal in Schillers Wilhelm Tell. Ihr erster packender Erfolg. Ihre Lehrerin musste mit Tränen in den Augen das Klassenzimmer verlassen. Während ich also so gewachsen bin, ist mein Vater als Rektor des humanistischen Gymnasiums nach Bayreuth versetzt worden. Mein Vater ist sehr oft bei Cosima Wagner eingeladen gewesen zu einer Teestunde. Sie hatte einen Narren an ihm gefressen. Cosima Wagner sagte zu meinem Vater, ich habe gehört, dass ihre Tochter so begabt sein soll im Rezitieren. Mein Sohn, Siegfried Wagner, hat vor, es war im Ersten Weltkrieg, ein Wohltätigkeitskonzert für verwundete Soldaten zu dirigieren. Und er möchte gerne, dass etwas Freundliches und Belebendes dazukommt, nämlich die Muse der Musik soll ein Gedicht sprechen. Und da wär's doch nicht schlecht, wenn ihre Tochter dies vielleicht machen würde. Fräulein Neff vermerkt, das Bayreuther Tagblatt im Juli 1919 hat ausdrucksvoll und mit solcher Klarheit der Stimme gesprochen, dass kein Wort, keine Silbe verloren ging und die Zuhörer andächtig lauschten, um dann willig wohlverdienten Beifall zu spenden. Dorothea war damals 16 Jahre alt. Ein paar Tage später bekam ich die Nachricht, dass Frau Cosima Wagner mich persönlich kennenlernen will. Sie ist nämlich nirgends mehr hingegangen, auch nicht in ein Konzert ihres Sohnes. Und sie gab mir die Hand und sagte, ich habe gehört, Sie waren so gut in dieser Matinee. Da wollen Sie wahrscheinlich Schauspielerin werden. Auf mein begeistertes Ja hat sie meine Backe gestreichelt und gesagt, es ist ein schwerer Beruf. Viel Glück. Dorothea Neff spielt als junge Frau an verschiedenen Theatern in Deutschland, in Aachen oder in Gera in Thüringen. Überall feiert sie Erfolge. Das Publikum liebt die junge Charakterdarstellerin. Schließlich wird Dorothea Neff ans Staatstheater nach München geholt. Aber da kam Hitler. Es wurde das Staatstheater gesäubert. Das gab es schon damals, diesen reizenden Ausdruck. Und zu der Säuberung gehörte auch ich, und zwar mit dem Bemerken, politisch unzuverlässig. Ich habe mich sehr gewundert darüber. Aber ich habe mir dann überlegt, dass ich wahrscheinlich schon damals instinktiv meine Feindschaft, meine Ablehnung, meine abgrundtiefe Ablehnung dieser politischen Linie kundgetan habe, sei es nur in Blicken, in Bemerkungen, in Nichthandheben und solchen Dingen. Nun stand ich da, in dieser Zeit der Säuberungen, ohne Engagement. Aber da gab es einen mutigen Direktor in Köln, der hieß Ebert, und der hat mich dorthin trotz allem engagiert. In Köln lernt Dorothea Neff die Kostümbildnerin und Modeschöpferin Lilli Wolf kennen. Eine Unternehmerin, höchst erfolgreich und ebenso talentiert. Das Atelier Wolf produziert nicht nur leistbare Alltagskleider für Damen, sondern hat auch einen Exklusivvertrag mit den Kölner Bühnen an Land gezogen und entwirft und schneidert sämtliche Theaterkostüme. Und die Frau, die das damals geführt hat, ist die Frau, die ich 4 Jahre bei mir verborgen habe. Das kam alles auf großen Umwegen. Ich habe nämlich gar nicht gewusst, dass das eine Jüdin war. Es hat mich auch gar nicht interessiert. 1934 wird es für Jüdinnen und Juden im Alltag und vor allem auch im Geschäftsleben zunehmend schwierig. Kundinnen bleiben aus, weil man nicht mehr in jüdischen Geschäften einkaufen sollte. Dorothea Neff kommt trotzdem. Lili Wolf erinnert sich in ihren Memoiren. Mit dem Aufstieg Hitlers im Jahr 1933 brach ein heftiger Sturm des Hasses über Deutschland herein. 17 Jahre habe ich bis dahin daran gearbeitet, mir ein Geschäft als Modeschöpferin aufzubauen. Bis zu 40 Frauen waren bei mir beschäftigt. Trotz all dem Judenhass blieben mir ein paar Kundinnen treu, auch wenn sie namentlich in einer Nazi-Zeitung angeprangert wurden, weil sie immer noch Geschäfte mit einer Jüdin machten. Köln war sicherlich ein heißes Pflaster. Köln war sicherlich kein einfacher Ort. Ja. Sie wurde aus ihrem Geschäft rausgedrängt. Ja. Sie wurde ja enteignet nach der Reichspogromnacht, ja. Trotz jetzt der Unterstützung ihrer Freundinnen. Ja. Das Geschäft wurde ja sozusagen, heute würde man sagen, a friendly takeover, ja. Wurde ja von einer Freundin und Mitarbeiterin übernommen und auch sicher im Sinne von Lili Wolf weitergeführt. Alles, wofür ich so hart gearbeitet hatte, war mit einem Mal weg. Es war eine Zeit der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Aber das Leben muss weitergehen. Eine allgemeine Beschäftigung für Juden war unmöglich. Als ich mich für eine Stelle in einer großen Fabrik bewarb, fragte das Mädchen am Empfangsfenster: "Sind Sie Jüdin?" Als ich Ja sagte, wurde das Fenster unmissverständlich hart zugeschlagen. Aber mein Leben war zu dieser Zeit nicht ganz ohne Freude. Wir wissen ja auch, dass die beiden Meta Schmidt und Martha Driessen sie auch weiter unterstützt haben. Sie haben ihr Lebensmittelkarten zukommen lassen. Sie haben ihr mal das eine oder andere Kleidungsstück auch aus der Schneiderei geschickt, damit sie was zum Anziehen hatte. Also da bestand ja sozusagen noch eine innige Beziehung. Meine 3 deutschen Freundinnen, Meta, Matti und Dorothea, haben mir Liebe und Mut gegeben. Ohne ihre Loyalität und Selbstlosigkeit hätte ich den Nazis nicht entkommen können. Meine Chance zur Flucht ergab sich, als meine Freundin Dorothea vorschlug, mit ihr nach Wien zu kommen. Wir sind dort in eine voll möblierte Wohnung gezogen. Also, was ihr vielleicht auch Angst gemacht hat, das ist der knarrende Boden. Mhm. Ja? Aber hier zum Beispiel, wenn Sie hier gehen, also merkt man, es war ja furchtbar. Ist das hier sowas wie das Wohnzimmer dieser Wohnung, oder? Das ist das Wohnzimmer, in dem man sich jeder aufhalten kann. Weil Dorothea Neff erzählt, ein Jahr lang lebt Lili Wolf tagsüber in Dorothea Neffs Wohnung in der Annagasse und nachts in dem sogenannten Judenquartier im 2. Bezirk. Bis auch das nicht mehr möglich ist. 1941 beginnen die Massendeportationen von Jüdinnen und Juden nach Osteuropa. Und da kam dann noch dazu, dass ich erfahren hatte durch sie, dass ein Gerücht unter den Juden durchgesickert ist, dass man sich mit ungefähr 20 Kilo Gepäck für einen Transport in Arbeitslager nach Polen bereithalten sollte. Diese 3 Dinge, Arbeitslager, Transport, Polen, haben mich sehr erschreckt und sehr stutzig gemacht. Was kommt da jetzt auf die Juden zu? Aber ich habe trotzdem versucht, das nur überhaupt denkbar Notwendige für diesen Rucksack mit 20 Kilo aufzutreiben. Und da haben wir zusammen das abgewogen in meiner Wohnung auf meiner Küchenwaage. Dazu sind wir Auf dem Boden nebeneinander gekniet. Dorothea Neff erzählt ja, sie sei sozusagen 41, seien sie am Boden in ihrem Wohnzimmer gekniet. Das könnte dieser Raum sein, oder? So, wo sie dann abgewogen haben, die 20 Kilo Gepäck für die Deportation quasi. Ich gehe davon aus, dass das der sozusagen zentrale Wohnraum war, weil von hier richtig mehrere Türen auch weggehen. Ja, ja. Man hat, am wenigsten einsehbar auch. Ja, nicht? Das also auch, alle ja, Türen zu. Ja. Und, also wieder gegenüber die Kirche und man kann alle Türen zumachen. Man kann auch bei der Unsere Namen mussten wir in großen weißen Buchstaben auf das Gepäck malen. Es war, als würden wir unsere eigenen Gräber schaufeln. Ich war aber bereit, dorthin zu gehen, wo alle Juden hin mussten. Ich schämte mich sogar, als mir der Gedanke kam, ich könnte versuchen, dem zu entkommen. Meine Freundin Dorothea half mir beim Packen. In ihre Traurigkeit mischte sich grenzenlose Verachtung für die Nazis. Schweigend packten wir schwere Schuhe, warme Strümpfe und ein paar andere notwendige Kleinigkeiten ein. Es wurde uns ganz klar, dass ich nun nicht mehr als Mensch betrachtet wurde. Aber bei den Fenstern, das ist so wie bei diesen Barockhäusern, nicht? Man kann nicht nur die Vorhänge zumachen, man kann auch die Fensterläden zumachen. Ja, ja, das ist... Das ist wirklich, dadurch, dass die Mauern so dick sind, also auch das erspart mir die Vorhänge. Wenn ich tatsächlich hier mal finster haben möchte, dann kann ich da diese Läden zumachen. Ja. Also das ist überhaupt gar kein Problem, den Raum wirklich nicht einsehbar zu machen. Ja. Und da hatte ich das Gefühl, diese Ungeheuerlichkeit, diese Hilflosigkeit, Ohnmächtigkeit der Brutalität diesem Regime gegenüber, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Was man auch ganz klar sieht aus den Aufzeichnungen, aus den Aussagen von Dorothea Neff, sozusagen, denen war, die haben noch gepackt, haben noch versucht, 20 Kilo an Sachen für einen kalten Winter im Osten, in Polen zusammenzusuchen. Haben die nicht gewusst, was da passiert? Was haben die geglaubt damals? Das ist eines der ganz großen Themen der Zeitgeschichtsforschung. Wer hat was wann gewusst? Man muss auch sagen, im Herbst 1941 haben diese Deportationswellen auch erst begonnen. Also sie gingen schon auch davon aus, dass man halt dort in einem Ghetto lebt, dass man sich irgendwie über Wasser halten muss, ja. Aber wie die Vorstellungen konkret waren, ist jetzt schwer nachvollziehbar. Ich denke nicht, dass sie den Gedanken hatten, dass dieser Zug in ein Vernichtungslager fährt. Genau, das sagt sie auch ganz klar. Ja. Ich habe zu ihr gesagt, so, wir räumen das alles weg. Von jetzt an bleibst du bei mir. Obwohl sie ja auch nicht wissen konnte, wie lang Lilli Wolf jetzt wirklich ein U-Boot sein wird müssen. Denn geplant war ein 1000-jähriges Reich und nicht ein Reich, das 1945 endet. Gut, dass das jetzt keine Aktion war, die sozusagen wohl überlegt gewesen ist, ja, das lässt sich ja auch aus den Erzählungen nachvollziehen, dass das eine sehr spontane, eine sehr emotionale Entscheidung gewesen ist. Natürlich, die hatten keine Ahnung, was passiert. Ja. Die hatten keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja. 1941 war von einem Ende des Regimes noch nicht viel die Rede. Ja. Da waren die Nazis noch auf der Siegerstraße, ja, unterwegs. Ich habe 2 Tage danach in Erfahrung bringen können, dass zur Zeit meines Entschlusses die Bewohner aus der Ferdinandgasse abgeholt worden waren und dass 2 Tage danach ein SS-Mann vor der Wohnung gewartet hat auf eine fehlende Person. Dorothea Neff greift zu einer List Um nicht erkannt zu werden, geht sie verkleidet in die Ferdinandgasse und streut dort unter den anderen Bewohnern das Gerücht, Lilli Wolf hätte sich aus Angst vor der Deportation das Leben genommen. Die Angst, dass die Nazis die Treppe hochkommen und mich und Dorothea mitnehmen könnten, ließ mich nicht mehr los. Mich, weil ich Jüdin war, sie, weil sie mich versteckt und beschützt hat. Just zu dem Zeitpunkt, als dann Lilli Wolf zum U-Boot wird, ja, gibt es eine Verordnung, die es Ariern und Arierinnen verbietet, freundschaftliche Beziehungen zu Juden und Jüdinnen zu halten. Just in dem Zeitpunkt, wo Lilli Wolf untertaucht. Ja, wie das Gegenbild zu dieser Verordnung. Was heißt es, jahrelang im Verborgenen zu leben? Es bedeutet die ständige Angst, entdeckt und getötet zu werden. Wir brauchten starke Nerven, um die Zeit des Terrors zu ertragen, uns mit dem zufrieden zu geben, was uns geblieben war, und um dem Druck der Nazi-Propaganda gegen die Juden standzuhalten, die in Hitlers kraftvollen Reden zum Ausdruck kam. Andererseits erlebten wir täglich auch Selbstlosigkeit, Treue, eine tiefe Freundschaft und innige Liebe zwischen Menschen, die zusammenstanden. Dorothea erkannte zum Beispiel, wie mir das alles zusetzte und spielte mir oft ganze Gespräche vor, die sie irgendwo geführt hatte, damit ich etwas von der Außenwelt mitbekam. Was auch noch von vorher, ach, der berühmte Zugang. Okay. Ja, bitte sehr. Wollt ihr da hineinschauen? Das ist selbstverständlich, nicht mehr im Film. Ich habe mir das ja immer irgendwie vorgestellt. Man hat als berühmte Schauspielerin war Dorothea Neff immer auch gezwungen, die Fassade nach außen hin aufrechtzuerhalten. So hat sie etwa weiterhin Gäste in ihrer Wohnung empfangen, damit am Theater ja keine Fragen aufkommen. Ich werde mal mit einem schönen Licht hineinleuchten. Haben Sie ein Licht? Ja, ich habe kein ordentliches Licht. Schauen Sie, ich habe aber eher schon von meinem Handy. Ja, warte. Sieh mal, ein gutes Licht. Lilli Wolf hat sich dabei manchmal in einem Kamin in der Zwischenwand hinter einem großen barocken Kachelofen versteckt, um wenigstens ein paar Brocken von dem mitzubekommen, was im Wohnzimmer gesprochen wurde. Ich rühre nichts an, ja. So, das ist derart schwarz, dass ich immer ganz schmutzig rauskäme. Und wir haben dann bemerkt, wie wir dann doch einmal hineingegangen sind, dass es oben doch abgedeckt ist. Das heißt, dieser Kamin ist nicht mehr in Betrieb. Aber damals war er natürlich schon noch und es war doch genügend Raum, um einen Sessel hineinzustellen, nicht? Und um da sich da ganz schön zu verstecken, nicht? Wobei ich mir das Herzklopfen vorstelle, dass die Lilli Wolf da drinnen gehabt hat, ja? Wenn es sie, muss furchtbar wenn gewesen sie das sein saß. Für diese arme Frau. Also, da drinnen zu sitzen, ja. Wenn hier die Eingangssituation ist, ja, dann kommen hier die Leute rein, die gehen vorbei. Ja. Du kriegst ja alles mit, was in der Wohnung passiert, zumindest jetzt im unmittelbaren Umfeld. Und wenn dann die Leute weiter weg sind und man nichts mehr hört, ja, ist das ja genauso verstörend. Ja. Ich weiß nicht, darf ich einen Huster machen? Ja? Was ist, wenn ich niesen muss? Ja? All das, ja. Also die kleinsten menschlichen Regungen werden da plötzlich zur Gefahr. Und das ist unvorstellbar, in so einem Ofenloch, ja, in so einem Kaminloch dann drinnen zu sitzen. Das sind Ausnahmesituationen. Dass was bedeutete dieses Verstecken für uns? Als es an der Tür klingelte, zitterte ich. Wie lange würde das alles noch andauern? Diese Ungewissheit. Was passiert in den nächsten Stunden? Es sollte 4 Jahre lang so bleiben. Es war ein Balanceakt die ganze Zeit. Ja? Weil wenn man so in einer Wohnung lebt, ja, es liegt halt dann einmal auch was rum. Ja? Da stehen jetzt plötzlich ein paar Schuhe, ja? Das jetzt nicht die Schuhe von Dorothea Neff sind. Und man hat halt einfach vergessen, die wegzuräumen. Ja? Oder es liegt eine Bluse da, die der Dorothea gar nicht passt. Solche Dinge passieren dann in einem Alltag. Ja? Und das ist das mega Anstrengende, ständig seinen Alltag so unter Kontrolle zu haben, dass eben nichts passiert. Trotz alledem hielt mich die Freundschaft und die Fürsorge, die ich erhielt, aufrecht. All diese Not war nur zu ertragen, weil sie jemand mit mir teilte. Wir brauchten einander. Wir hungerten zusammen und wir ertrugen die Kälte zusammen. Zum Heizen hatten wir bald nichts mehr. Die Lage spitzt sich zu, als Lilli Wolf schwer krank wird. Sie leidet an Mangelerscheinungen und Unterernährung. Die Frauen müssen sich Dorotheas Lebensmittelrationen teilen, die kaum für eine Person reichen. Lilli braucht dringend einen Arzt. Weil im vierten Stock, wie Sie wissen, hat ein junger Medizinstudent, 20 Jahre alt, gewohnt, der später auch weltberühmt geworden ist. Ja, ja. Er heißt Erwin Ringel. Später ein weltberühmter Psychiater, Begründer der Suizidforschung und Erklärer der österreichischen Seele. Er ist der erste Mensch, den Dorothea Neff ins Vertrauen zieht. Ich meine, das ist auch ein Glücksfall, nicht? Und auch, dass Sie den Mut gehabt haben, sich an ihn zu wenden, dann in der Zeit, wo es ihr schlecht gegangen ist, der Lilli schlecht gegangen ist. Eines denkwürdigen Tages stand Frau Neff vor meiner Tür und fragte: Ringel, können Sie Injektionen geben? Ich war zwar mit dem Medizinstudium noch nicht fertig, hatte aber als Praktikant im Rudolfspital genug Erfahrung gesammelt, um diese Frage bejahen zu können. Von da an durfte ich in der Zeit, in der die Kriegsereignisse Wien nahe kamen, Lilli Wolf jene Injektionen geben, die bei ihrer perniziösen Anämie damals das einzige Rettungsmittel darstellten. Schreibt Erwin Ringel 1983 im Epilog zu einer ersten Neff-Biografie von Peter Kunze. Obwohl, da wussten Sie ja ganz genau, oder, dass der Ringel kein Nazi ist. Wieso haben Sie das gewusst? Naja, Ringel wurde selbst mal verhaftet, ja, weil er im Verdacht war, mit der katholischen Widerstandsbewegung auch zusammengearbeitet zu haben. Ja. Es konnte ihm dann nichts nachgewiesen werden, darum haben sie ihn wieder laufen lassen. Ja. Naja, und ich erinnere mich noch genau des schrecklichen Tages im Dezember 1939, als das tagelang schon vorausgeahnte Wirklichkeit wurde und die schon sprichwörtlich gewordenen zwei Herren von der Gestapo an meiner Tür läuteten, um mich zu verhaften, weil ich die Pfarrjugend St. Stephan leitete. Naja, und man wusste schon in einem Haus, wer ist jetzt ein handfester Nazi und wer nicht. Ja? Wer hat die Klappe groß aufgemacht und rumgeschrien und wer nicht. Ja? Es wohnte ja. Als ich im Stiegenhaus abeskortiert wurde und mich die Ängste quälten, wie ich die kommenden Verhöre gut überstehen sollte, da führte mich mein Weg natürlich auch vorbei an der Neffschen Wohnungstür. Und ich meinte, auf einmal von dort gleichsam eine erste Ermutigung zu spüren, die mir den Rücken stärkte. Vor allem in so einer Situation, wo die Angst allgegenwärtig ist, hat man dann viel mehr Sensorien in diese Richtung. Genau, ja, man ist viel sozusagen offener gegenüber den Vibes, die eine andere Person ausstrahlt. Man hat immer, und das ist in jeder Diktatur so, ja, dass sozusagen auch eine Zwietracht zwischen die Menschen gestreut wird, weil man sich nie sicher sein kann, auf welcher Seite ist der andere. Mhm. Ja, und natürlich die Antennen ganz anders ausfährt, ja, und Acht gibt, was redet der, was sag ich. Für den damals 23-jährigen Erwin Ringel sind die täglichen heimlichen Besuche bei Lilli Wolf prägend für sein restliches Leben. Da ich durch die Injektionen Lilli Wolf kennengelernt hatte, wurde ich unwillkürlich ihr Vertrauter in ihrer schweren Situation. Es war eigentlich dies meine erste Psychotherapie, die ich zu bewältigen hatte, ohne noch voll zu wissen, was Psychotherapie wirklich ist. Dorothea Neff hat ihre Tat nie an die große Glocke gehängt, hat dafür kaum irdischen Lohn bekommen, desto mehr aber jenen Lohn, der denen zuteil wird, die sich selbst erkannt und dann in den Dienst anderer gestellt haben. Das Wachstum der Seele. Im Oktober 1944 lernt Dorothea Neff auch noch eine andere Frau kennen. 1944 wurden alle Theater geschlossen. Ich war kommandiert worden zur Firma Lichtmeier in der Singerstraße zum Uniformnähen. Da war aber jemand an meiner Seite, den ich noch gar nicht so kannte. Ich wusste nur, dass sie eine zurückgestellte Schauspielerin, wie wir alle, von der Josefstadt war. Es war Eva Zilcher. Eva Zilcher ist damals 24 Jahre alt und erst kürzlich nach Wien gekommen. Sie stammt aus Würzburg. Die Frau neben mir an der Nähmaschine, Eva Zilcher, hat mir nicht nur geholfen, das Nadellöchlein zu finden an der Nähmaschine, sondern ich fand neben mir Packerln von Esswaren. Das fand ich rührend. Und sie hat mir erklärt, sie sehen so furchtbar mager aus. Ich war auch sehr mager. Ich habe mit meinen 1,75 Meter 48 Kilo gewogen. Was ja natürlich ganz selbstverständlich war, da ich ja mit zwei Personen von einer Lebensmittelkarte leben musste. Ich habe immer diese Backerl eingesteckt, was mich dann später Eva fragen konnte, warum. Ich habe sie halt nach Hause genommen, damit wir dort zu zweit diese Zuwagen essen konnten. Und diese Kameradschaft hat sich natürlich noch erhöht, da wir fast wortlos auch dieselbe Gesinnung hatten. Dorothea Neff weiht nun auch Eva Zilcher ein. In den letzten Kriegsmonaten hilft sie, das Geheimnis zu bewahren. Lili Wolfs gesundheitlicher Zustand verschlechtert sich. Sie ertastet einen Knoten in der Brust. Während dieser Zeit im Untergrund wurde ich sehr krank und musste dringend operiert werden. Ein Freund von Dorothea empfahl einen Chirurgen im städtischen Krankenhaus. Aber Juden durften da nicht hin. Ich hätte nicht einmal in ein Krankenhaus für Juden gehen können, wenn es eines gegeben hätte. Dann wäre ich entdeckt und sofort abgeschoben worden. Daher haben wir beschlossen, dass ich eine andere Identität benötige, um behandelt zu werden. Wovor es mir sogar heute noch graut und ich ein Schwindelgefühl habe. Ich habe dieses U-Boot nämlich zu einer Operation ins Spital gebracht. Dorothea Neff bringt Lili Wolf unter falschem Namen ins allgemeine Krankenhaus. Einmal mehr nutzt sie ihre Prominenz und all ihr schauspielerisches Können. Die Schwester im Aufnahmebüro begrüßte mich mit einem Schwall begeisterter Worte. Sie hatte mich als Schauspielerin des Volkstheaters erkannt. Sie interessierte sich weit mehr für mich und meine angebotenen Freikarten als für die Patientin. Sie schenkte ihr nach meiner mitleidheischenden Erzählung über ihr Schicksal ein zerstreutes O, während sie mir ein strahlendes Heil Hitler nachrief. Plötzlich wurde mir das Risiko bewusst. Was geschieht, wenn? Liest Eva Zilcher Jahre später im Radio aus den schriftlichen Erinnerungen von Dorothea Neff. Zwei Wochen lang wird Lili Wolf im AKH behandelt. Sie spielte ihre Rolle dort recht gut. Sie schlief viel oder stellte sich schlafend, um auf das törichte, politisch angehauchte Geschwätz ihrer Nachbarin nicht reagieren zu müssen. Hellwach war sie nur, wenn ihre Zimmernachbarin ihr von den Köstlichkeiten anbot, die ihre bäuerlichen Angehörigen ihr von Zeit zu Zeit mitbrachten. Die Milch trank sie und den Striezel aß sie mit uneingeschränktem Genuss, trotz der sie begleitenden Schimpfkanonaden auf die Juden. Der Tumor hatte sich als gutartig erwiesen. Im September 1944 durfte sie das Krankenhaus verlassen. Niemand merkte die Täuschung. Ja, da hat einer von meinen Lieben mitgebracht, da hat sich einen Kaffee gemacht. Zu Hause in der Annagasse ist nichts mehr wie zuvor. Die Beziehung zu Dorothea Neff geht in die Brüche. Die enorme Anspannung, die ständige Gefahr und das Ungleichgewicht zwischen den Frauen zerstören die Liebe. Das Verhältnis zwischen Lili Wolf und Dorothea Neff war nach der Befreiung wohl nicht unbedingt das Beste. Ja. Dorothea Neff hatte sich eine neue Partnerin, Eva Zilcher, verliebt. Ja. Lili Wolf dürfte auch eine Beziehung mit einer der beiden Freundinnen aus Köln eingegangen sein. Also diese Partnerschaft, diese Liebe ist unter dem Zeichen des Terrors auch zerbrochen. Nach der Befreiung versucht Lili Wolf zunächst als Kostümbildnerin in Wien Fuß zu fassen. 1947 aber verlässt sie Österreich für immer. Sie lebt in Dallas in Texas. Sie ist mit Hilfe der Amerikaner als DP, wie man es damals nannte, Displaced Person, nach Amerika gekommen. Ich hatte ein hungerleidendes Land zurückgelassen, in dem wegen Hitler alles in Trümmern lag. Amerika hat mich mit seiner Fülle, seiner Größe und seinen Möglichkeiten überwältigt. Lilly Wolf gründet gemeinsam mit ihrer ehemaligen Partnerin aus Köln, Martha Driessen, einen neuen Modesalon in Dallas, Texas. Die beiden Frauen leben quasi den American Dream. Sie lebt in einem kleinen Haus, mit einem kleinen Garten, mit einem kleinen Hund und mit einem großen Freundeskreis. Und ist so beheimatet geworden, dass wenn sie mir schreibt, ich oft, da ich nicht gut Englisch kann, meine Eva bitten muss, mir den englischen Satz, der ihr hineinfließt in die Plauderei ihrer Briefe, übersetzen muss. Sie ist gesund, sie ist zufrieden und hat gar keine Sehnsucht nach Europa. Dorothea Neff und Lilly Wolf bleiben ihr Leben lang in Briefkontakt. Persönlich treffen sie einander nie wieder. Rückblickend gesehen muss man sich fragen, was waren die Folgen dieses dramatischen Geschehens für die Beteiligten? Lilly Wolf musste Österreich verlassen. Sie brauchte Distanz vom Land, das sie verfolgt, aber auch von der Frau, die sie gerettet hatte. Lilly hatte sich in den vielen Jahren des U-Boot-Daseins ganz an dieses Leben zu zweit mit Dorothea Neff gewöhnt. Es hatte sich unter dem Einfluss der gemeinsamen Belastung eine Schicksalsgemeinschaft, eine Art Dualunion gebildet. Sie bewahrte immerwährende Dankbarkeit gegenüber ihrer Retterin, aber sie vertiefte auch ihr Wissen, dass sie nun ihren eigenen Weg gehen müsse. In Wien werden Dorothea Neff und Eva Zilcher zu Schauspielikonen der Nachkriegszeit. Auch sie bleiben bis an ihr Lebensende zusammen. Niemand aber spricht über ihre Beziehung, auch sie selbst nicht. Nur enge Freunde sind eingeweiht. Homosexualität ist in Österreich bis 1971 verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Ja, wie oft haben wir das in Biografien, dass das gerade verschwiegen wird, ja? Dass das kein Thema ist. Ja? Wie oft höre ich auch von Journalisten, Journalistinnen, ja, muss man das sagen? Ja? Ist es wichtig, ob die jetzt lesbisch gewesen ist oder nicht? Ja, ja, selbstverständlich war es wichtig. Ja? Sie musste sich ihr ganzes Leben lang verstecken. Ja? Das hat Dorothea Neff gar nicht mehr erlebt, ja? Dass man hier sozusagen anerkannt hat, dass es auch andere Lebensformen gibt. Die Heteronormativität, die die Gesellschaft gefordert hat, war derartig strikt und streng, dass es für queere Personen überhaupt keine Möglichkeit gab, in einem öffentlichen Bereich ihr Leben zu leben. Die mussten sich verstecken, weil sozusagen diese Form des Lebens, diese Form des Liebens gesellschaftlich geächtet war. Und diese Ächtung gibt's heute noch in Bereichen, ja. Das hat sich abgeschwächt, ja. Aber ist mitnichten vorbei. 1980 wird Dorothea Neff zu einer Gerechten unter den Völkern. Eva Zilcher steht hinter ihr, als sie einen Baum im sogenannten Garten der Gerechten in Jerusalem pflanzt und hilft der damals bereits 77-Jährigen, die Schaufel zu halten. In den jüdischen Sprüchen heißt es, wer auch nur einem Menschen das Leben gerettet hat, der wird so belohnt werden, als hätte er die ganze Welt gerettet. Erwin Ringel, gelesen von Raphael Schuchter. Wenn man Dorothea Neff nur sah, und erst recht, wenn man mit ihr sprach, verstärkte sich immer mehr der Eindruck, eine Frau von Wuchs und Charakter, gerade, aufrecht und fest wie ein Baum und ohne jede Anpassungstendenzen. Liebe ist alles. Über den Mut der Schauspielerin Dorothea Neff. Ach, ich sollte eigentlich Licht. Habt ihr Licht auch? Ich hab so ein Handylicht. Ja, Handylicht. Das ist dumm. Das vergessen mitzunehmen. Die letzten drei Kriegswochen waren furchtbar gefährlich. Lilly Wolf, gesprochen von Sona MacDonald. Die Stadt stand unter ständigem Beschuss. Täglich kamen amerikanische Bomber von ihren italienischen Stützpunkten aus, um langsam aber sicher den Widerstand der Nazis zu brechen. Ich war immer noch krank. Gegen Ende konnte aber auch ich im Keller Schutz vor den Bomben suchen. In den letzten Wochen, als der Abwehrkampf rund um Wien schon völliges Chaos erzeugt hatte, war natürlich die Überwachung nicht mehr so streng. Aber sonst wurden auch Luftschutzräume überwacht. Ja. Man musste einen Ausweis vorzeigen können, man musste sich jederzeit legitimieren können, wenn man draußen unterwegs war. Ja. Mit dem Historiker Andreas Brunner von Queen, Zentrum für queere Geschichte, und dem Journalisten Jürgen Pettinger. Also das ist die erste Etage. Das sind die Keller. Und wie viele Stockwerke geht's runter? Da, 3 Stockwerke. Da ist jetzt, wir stellten sogar einige Möbel in den Keller und blieben dort Tag und Nacht. Andere hatten das Gleiche getan. Unter ihnen war noch eine Familie, die Hitler immer noch verehrte und während der Bombardierung Loblieder auf ihren Führer sang. Grotesk, dumme, blinde Menschen. Mit Kraft. Die Angst muss unglaublich gewesen sein. Ja. Das hätte auch dieses Haus getroffen werden können. Ja. War purer Zufall, dass halt hier keine Bombe gefallen ist. Ja. Der ganz große, aufbauende Augenblick kam mir plastisch in Erinnerung, als die weiße Fahne vom Stephansdom wehte. Der 9. April 1945. Endlich hatte alles ein Ende. Ich werde nie vergessen, wie ich zum ersten Mal wieder das Haus verlassen konnte. Ich habe diese Frau an die Hand genommen und bin mit ihr zum ersten Mal auf die Annagasse hinausgegangen. Es war schwer, sich daran zu gewöhnen, keine Angst mehr haben zu müssen, jederzeit ergriffen und deportiert zu werden. Die frische Luft war für mich nach den Jahren des Versteckens so entspannend und belebend. Es war ein wunderschöner Vorfrühlingstag. Blauer Himmel und ein weicher, warmer Wind hat die grauen Haare dieser Frau gestreichelt. Eine tiefe Lebensfreude durchströmte mich. Ich musste mich nicht länger verstecken. Ich war wieder frei und konnte wieder meine eigenen Entscheidungen treffen. Sie hat meine Hand genommen und hat gesagt, jetzt kann mir niemand mehr was tun. Musik und Sounddesign Martin Unterlechner. Ton Fridolin Stolz. Redaktion Elisabeth Stratka. Sie hörten eine Sendung der Feature-Redaktion des ORF 2024.